Die Experten. Hörspielserie in 5 Folgen nach dem Roman von Merle Kröger. Folge 4: ABC-Waffen. Abzug vom Mittelformat-Negativ Schwarz-Weiß. Unter einem Sonnenschirm im Heliopolis Sporting Club sitzen Sternreporter Löde, Professor Pilz und Sekretärin Rita Hellberg. Bildunterschrift: Im Rampenlicht, Februar 1963. Ach, diese Clubs sehen alle gleich aus. Schattige Alleen. Korbstühle über den Rasen verteilt. Professor Pilz? Ach, da sind Sie endlich. Kommen Sie her. Rita, hier. Hat Fleinwicht angerufen? Ja, Sie möchten ihn bitte zurückrufen. Gut, dann setz dich doch mal hin. Ja. So, das ist hier Herr Löde vom Stern. Ja. Das ist Rita Hellberg, meine neue Sekretärin. Hallo, guten Tag. Seit Hannelore, naja. Du weißt ja, oh Gott, nein. Kannst du mir bitte noch mal genau sagen, seit wann du von dem Anschlag weißt? Ich hab's gerade vorhin erfahren. Und genau das weiß ich überhaupt nicht. So viel ist sicher, es grenzt an ein Wunder, dass Kleinwächter noch lebt. So ist es, ja. Der erste Schuss soll ihn so knapp verfehlt haben, dass die Kugel durch seinen Schal gegangen ist. Dann hatte die Pistole wohl Ladehemmung und er konnte sie beiseite schlagen, bevor der zweite Schuss losging. Daraufhin sind sie abgehauen. Gibt's da schon irgendwelche Hinweise, wer das war? Ja, weißt du was, komm! Ja, die Autos waren gemietet und... Und? Die sie gemietet haben, haben ägyptische Ausweise. Ach, ägyptisch heißt das? Ja, ägyptisch. Doch Schwachsinn! Nein! Der knapp den Tod entronnene Kleinwächter hat eine andere Theorie. Am Montag, dem 27. Mai 1963, titelt die Schweizer Tageszeitung Blick: Dr. Jocklik hat auf mich geschossen. Kleinwächter packt Einzelheiten des Lörracher Attentats aus. Besucher mit dunkler Brille. Rita, haben Sie den Vertrag? Ja, hier ist der Vertrag. So, ich hab's doch. Steht doch hier irgendwo im Vertrag drin. Die von den deutschen Raketenfachleuten in Ägypten erzielten Forschungsergebnisse stehen jederzeit der deutschen Bundesregierung zur Verfügung. Na, haben wir es doch. Tatsächlich? Natürlich. Und das wissen die in Bonn? Na, ich will doch hoffen. Ich habe ein Memorandum nach dem anderen verschickt. Sie haben unsere Arbeit hier gerne stillschweigend hingenommen, bis die israelischen Zeitungen angefangen haben, mit dem Finger auf uns zu zeigen. Und wir sollen jetzt den Preis dafür zahlen. Mit unserem Leben. Wolfgang, lass uns später weiter. Ach, na gut. Gut, wenn Sie mich nicht mehr brauchen, dann würde ich jetzt einfach gehen. Nein, ich brauche Sie nicht. Doch, vielleicht. Wie war der Name noch? Fräulein Hellberg. Ja, Fräulein Hellberg, ich würde gerne noch ein Foto machen. Dafür hätte ich Sie gerne als Blickfang. Moment, wenn wir tatsächlich die Geschichte veröffentlichen, dann könnte es doch sein, dass ich. Ich habe doch hier meine Kamera dabei. Gott, jetzt hat sich hier dieses Bände verhakt. Ich mach das nicht so oft, müssen Sie wissen. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Jetzt ist ihm die Tasche umgekippt. Nicht die Fotos, die. Papiere, Fotografien, Briefe. Alles auf dem Boden verstreut. Passbilder. Lauter Ägypter. Namen auf der Rückseite. Und darunter steht. Geben Sie mir bitte die Fotos. Völlig zerfetzt. Kopf abgerissen. Geben Sie mir bitte die Fotos wieder, Frau Hellberg. Da ist ein Foto von Hanny. Hanny, im Anzug mit Krawatte. Hallo, könnte ich die Fotos bitte wieder haben? Gehirnschäden. Fräulein Hellberg. Da steht Gehirnschäden hinten drauf. Geben Sie mir die Fotos jetzt. Ich muss jetzt gehen. Kai Hellberg, schulterlange Haare in einem dreckverschmierten Overall, sitzt grinsend auf einem alten Traktor zwischen Orangenbäumen. Den Arm um die Schultern einer jungen Frau gelegt, die Hosen, schwere Arbeiterschuhe und einen Strohhut trägt. Bildunterschrift: Der verliebte Kibbutznik. Israel, März 1963. Liebes Schwesterherz, warum lässt du eigentlich nichts mehr von dir hören? Lässt dir dein geliebter Hanny nicht mal genug Zeit, deinem Bruder zu schreiben? Ich bin jetzt übrigens in Israel. Zusammen mit dem BDIS, das ist der Bund Deutsch-Israelischer Studiengruppen. Bund Deutsch-Israelischer Studiengruppen. Auf dem Foto siehst du uns gerade auf einer Orangenplantage schuften. Es war irre schwierig, ein Kibbutz zu finden, das uns aufnehmen wollte, weil sie mit Deutschen nichts zu tun haben wollen. Das Mädchen auf dem Foto heißt übrigens Isabel. Und sie ist eine Wucht. Das kannst du deinem verliebten Bruder ruhig glauben. Mhm. Morgen fahren wir für eine Woche nach Tel Aviv und danach auf eine Rundreise, 10 Tage durchs Land. Und dann geht es zurück ins alte, steife, graue Deutschland. Halt die Ohren steif, du halt die Ohren steif, du Küken. Dein Kai. Dein Kai. 1963 sind die Beziehungen zwischen Deutschland und Israel auf einem Tiefpunkt. Der Mitarbeiter eines Reisebüros berichtet dem Bayerischen Rundfunk 1964. Es ist selbstverständlich, dass ganz egal, welche Gruppe heute aus Deutschland kommt, automatisch konfrontiert wird mit den Argumenten und mit den Problemen, die heute zwischen Israel und Deutschland existieren und die in den letzten 12 Monaten viel schärfer und ernster geworden sind, als sie vielleicht noch vor 12 Monaten waren. Ich meine hier vor allem die zwei Tatsachen, einerseits der Nichtaufnahme diplomatischer Beziehungen und andererseits der Tatsache, dass deutsche Wissenschaftler in Ägypten an Angriffswaffen gegen das Land arbeiten. Foto, schwarz-weiß. 18. März 1963. Rita Hellberg und Johannes Schwarz sitzen in der Lobby des Lotushaus. Schwarz hält einen Briefumschlag in der Hand. Johnny, hier, das ist der komplette Löder-Artikel. Rita, Rita, Rita, du hast ja Nerven. Der Stern hat ihn zur Freigabe an Professor Pilz geschickt. Forscher leben gefährlich. Raketen können Macht und militärische Stärke bedeuten. Damit geraten diese Männer ins Kreuzfeuer der Geheimdienste. Der geht hier in die Vollen. Ja, da unten das Handschriftliche. Das kann man auf dem Durchschlag nicht so gut erkennen. Moment. Ja. Haftbefehl gegen Otto Joklik, festgenommen in Zürich. Israelischer Begleiter. Auslieferungsverfahren. Ja, das verstehe ich nicht. Das habe ich heute früh schon in der Frankfurter Allgemeinen gelesen. Was? Hier. Zeig mal. Zu weltweiter Bedeutung ist am Wochenende die Verhaftung israelischer Agenten in der Schweiz gekommen. Und einer davon ist Joklik? Wirklich? Sieht so aus. Ich kenne ihn aus der Fabrik. Der ist Chemiker oder Physiker bei uns. Ach ja? Ja. Der Joklik. Dann war es also doch in dem Auto. Mitten im Sandsturm. Der hat sich wirklich nach Israel abgesetzt. Über die Ereignisse vom 2. März, die zur Verhaftung der beiden Agenten führten, gibt es verschiedene Versionen. Fest steht, dass sich an diesem Tag die Tochter Professor Görkes im Basler Hotel Drei Könige mit den beiden Männern getroffen hat. Bei dem Gespräch sollen sie von Heidi Görke verlangt haben, sich mit ihrem Vater in Verbindung zu setzen und ihn zu veranlassen, Kairo zu verlassen. Das kann doch nicht sein. Der namentlich nicht genannte Israeli und der 42 Jahre alte österreichische Radiologe Professor Joklik wurden in einem Basler Hotel bereits am 2. März verhaftet. Johnny, ich kann einfach nicht glauben, dass Joklik für Israel spioniert hat. Dann hör dir das an. Ja. 1962 soll Joklik mit israelischen Stellen Kontakt aufgenommen und erklärt haben, er habe erst nachträglich erkannt, wie gefährlich seine Arbeit in Ägypten sei. Aus moralischen Erwägungen sei er abgesprungen. Moralische Erwägung. Warum auch immer. Er hat's gemacht und ist aufgeflogen. 19. März 1963. Liebe Rita, ich wollte den Brief gerade in Tel Aviv zur Post bringen. Da bin ich über die Jerusalem Post gestolpert. Weißt du, was dort auf Seite 1 steht? Dass ihr in Ägypten nicht konventionelle Waffen entwickelt. Die behaupten, dass ihr über Giftgas, radioaktive Strahlung und bakteriologische Kriegsführung forscht. Ich kann's nicht glauben, dass du bei sowas mitmachst. Foto. Schwarz-weiß. Friedrich, Ingrid und Pünktchen sitzen um den Esstisch und lächeln in die Kamera. Rita, die eben zum Tisch läuft, ist nur verwackelt zu sehen. Bildunterschrift: Missglücktes Foto mit Selbstauslöser. März 1963. So, ich hab's gleich. Und oh, Mist, es hat zu früh geblitzt. Keine Ausdrücke, bitte, Rita. Dann machen wir eben noch ein Foto für Oma. Gut, dann. Wenn man vom Teufel spricht, 18 Uhr. Friedrich, heute gehst du aber an den Apparat. Schließlich deine Mutter. Nicht mal am Feierabend darf man sitzen bleiben. Warte, Vati. Ich gehe schon. Apparat Hellberg? Rita? Oma. Hier spricht Hamburg. Hallo, Oma. Oh, ich bin nicht taub. Red ein bisschen leiser. Oh, entschuldige auch. Pass mal auf mit denen. Ihr seid wieder auf Seite 1. Was meinst du? Moment mal. Ich habe hier Hamburger Abendblatt. Mhm. 25. März 1963. Ich lese mal vor. Ja. Jedermann ist sich im Klaren darüber, dass die Arbeit der deutschen Forscher in Ägypten angesichts der Belastung des deutsch-jüdischen Verhältnisses durch die Hitlerzeit ein zweischneidiges Schwert ist. Trotzdem darf nicht vergessen werden, dass dabei auch andere Gesichtspunkte eine Rolle spielen und spielen müssen. Kreisen der deutschen Botschaft und den diplomatischen Vertretungen der Westmächte ist die Arbeit hochbezahlter deutscher Fachleute wohl bekannt. Und im Stillen wird diese Mitarbeit sogar begrüßt, weil damit sichergestellt ist, dass die in Frage kommende Position nicht durch Fachleute aus der Sowjetunion oder anderen Ostblockstaaten besetzt werden. Ja, das Argument bringt Vati auch immer. Ja, und recht hat er. Ja. Weißt du, es sind die Roten, vor denen wir Angst haben müssen. Na? Ja. Sag mal deinem Vater, er soll weitermachen. Mhm. Ja. Sag ihm noch was. Was? Dass ich stolz auf ihn bin. Ja, Oma, mach ich. Tschüss. Woran die deutschen Experten arbeiten, interessiert auch die westdeutschen Rundfunkanstalten. In einem seiner seltenen Interviews erklärt Professor Pilz dem Westdeutschen Rundfunk 1964: Wir geben theoretischen und praktischen Unterricht an Raketentechnik, an Elektronik, an Fragen der Regelung und Fragen der Höhenforschung. Das heißt, wir halten Vorträge, beurteilen Projekte und beraten bei der Einrichtung von Labors und Werkstätten. Arbeiten Sie praktisch mit am Bau der Raketen? Nein. Heißt das gleichzeitig, dass NASAs Raketen ohne Sie trotzdem fliegen könnten? Das ist selbstverständlich. Wir sind eine viel zu kleine Gruppe hier, als dass wir praktisch arbeiten könnten. Wir können die Leute beraten, wir können ihnen sagen, wie sie es machen, aber selber können wir das gar nicht machen. Foto. Schwarz-Weiß. 26. März 1963. Blick durch das Erdgeschossfenster einer Altbauwohnung in Hamburg. Kai Hellberg sitzt am Küchentisch. Johannes Schwarz, eine Zigarette im Mundwinkel, steht neben ihm. So, jetzt gibt's erstmal Kaffee, wie beim Muttern. Oh. Wieso bist du denn in Hamburg? Das Gleiche könnte ich dich auch fragen. Ich habe Besuch vom Mossad gehabt. Was? Ich glaube zumindest, dass der Typ vom israelischen Geheimdienst war. Der stand plötzlich in meinem Hotelzimmer in Tel Aviv. Was? Herr Hellberg. Ich verstehe nicht, was wollen Sie denn jetzt von mir? Wenn Sie mich vielleicht nicht unterbrechen können. Natürlich, natürlich, ist kein Problem. Ich nehme jetzt Zeit und sage Ihnen zwei Optionen. Mhm. Erstens, wir könnten Sie jetzt verschwinden lassen. Gut? Zweitens, wir könnten Sie so lange unter Druck setzen, bis Sie Ihren Vater überzeugen, aus Kairo nach Deutschland zurückzukehren. Sie verstehen nicht, mein Vater und ich, wir sprechen nicht miteinander. Herr Hellberg. Ich bin nicht mein Vater. Herr Hellberg, haben Sie keine Angst? Ich bin doch hier, weil ich Israel kennenlernen möchte. Ich bin hier mit dem BDIS. Herr Hellberg, Sie verkennen die Situation. Die Studentenverbände, der Verband der Opfer von NS-Verbrechen, alle haben für die kommende Woche zu Massendemonstrationen aufgerufen, um gegen die ägyptischen Massenvernichtungswaffen zu demonstrieren. Waffen, an denen Ihr Vater und andere Deutsche mitarbeiten. Ja. Wir können nicht mehr für Ihre Sicherheit garantieren. Ich verstehe das nicht. Wollen Sie uns jetzt vorzeitig nach Hause schicken? Nicht alle, nur Sie. Hört mir Johnny überhaupt noch zu? Johnny ist total abwesend. Johnny, jetzt hör mir mal zu. Die haben mich einfach rausgeschmissen und dann hat mir Isabel auch noch den Laufpass gegeben, als ich ihr den Grund dafür erzählt habe. Weil ich ihr nicht gleich die Wahrheit gesagt hätte. Aber wieso denn? Ich bin doch nicht mein Alter. Isabel ist eine Zicke. Aber die Leute vom Mossad haben es richtig gemacht. Was? Das war zu gefährlich für dich. Da unten wird es ziemlich undufte. Hier. Ich bin doch nicht 12. Lies mal den Artikel im Spiegel. Ist gerade rausgekommen. Heidi und die Detektive. Mhm. Der Agentenkrieg um die Raketen, die der ägyptische Staatschef Nasser mit ausländischer Hilfe bauen lässt, um sich ein entscheidendes Übergewicht gegen Israel zu sichern, brach aus, nachdem Nasser im Juli 1962 seine Raketen El Kaher und El Safir erstmals öffentlich vorgeführt hatte. Nasser verdankt seine neue Waffe deutschen und österreichischen Wissenschaftlern, die über eine Vermittlungsstelle in der Schweiz für hohe Gagen an den Nil gelotst wurden. Tappten die Behörden bisher im Dunkel, da die an den Tatorten dieser Verbrechen auffällig zurückgelassenen Spuren mehrmals auf ägyptische Täter deuteten? Die meinen die Briefbomben, oder? Und den Anschlag auf Kleinwächter in Lörrach, der in seinem Auto erschossen werden sollte. So wurde durch die Verhaftung in der Schweiz klar, dass die Anschläge auf das Konto Israels gehen. Glaubst du, das stimmt? Klar stimmt das. Lies weiter. Wenn Israel gezwungen wird, unkonventionelle Maßnahmen anzuwenden, um sich gegen die Bedrohung durch unkonventionelle und grausame Waffen zu wehren, verteidigte die liberale Zeitung Haaretz die Aktionen des israelischen Geheimdienst gegen Nassers Raketenbauer, so liegt die wirkliche Verantwortung auf den Schultern der Bundesrepublik. Fulminanter Schlussakkord, oder? Die Bösen wären die Guten und umgekehrt. Hast du den Artikel geschrieben? Berufsgeheimnis. Ich geh ins Bett. Ich hab genug von der Welt. Wenn du aufstehst, dann setze ich im Flieger nach Kairo. Ich weiß. Kommst du hier klar? Muss ja. Abzug vom Dia. Farbe. Kairo. Stadtteil Babelouk. In der Bildmitte steht Pünktchen im weißen Kleid. Ein Kranz aus weißen Blumen im Haar, in der rechten Hand eine lange Kerze. Links neben ihr Brigitte im geblümten Sommerkleid. Rechts hinter ihr Rita in einem grünen Taftkleid. Schräg davor Ingrid im dunkelblauen Kostüm. Komm, Pünktchen. Komm in unsere Mitte. Bildunterschrift. Petras Kommunion in Babelouk. So? April 1963. Lächeln. Vati, hast du's? So, noch ein Foto. Kommt. Rita, Ingrid, Brigitte und Petra. Jetzt. Meine vier Frauen, so unterschiedlich. Dichter. Die Kleine als Braut mit 12 Jahren. Ein verstörender Anblick. Vati, können wir jetzt in die Kapelle, sonst fängt der Gottesdienst ohne uns an. Ja, Kind, ich pack nur noch die Kamera ein. Und Rita daneben, hoch aufgeschossen und mit diesem immer aufmüpfigen Blick. Ingrid allerdings sieht ausgeglichener aus als in den letzten Monaten. Und dann mein Brigittchen. So? Dass dieses Wesen zu mir gefunden hat, ist mir Segen und Fluch zugleich. Komm, wir gehen jetzt rein. Mach dir keine Sorgen, Pünktchen. Andere Familien sind auch noch unterwegs. Meinst du, Cleo versteht, dass ich heute keine Zeit für sie habe? Ja, ganz bestimmt. Und Schwester Agnes hat ja versprochen, sich besonders gut um dein kleines Äffchen zu kümmern. Weißt du, Cleo lässt sich nämlich nur von mir füttern. Tja, ich weiß. Nicht von jemand anders, nur von mir. Ich brauch nur mich. Ja, da hast du großes Glück. Mich braucht niemand mehr. Komm, wir gehen jetzt rein. Ich bin eine Braut, Christi. Auch wenn ich keinen Brautschleier trage, weil es Vati verboten hat. Mutti hat gleich nachgegeben, obwohl sie den Schleier auch so schön gefunden hat. Aber wenigstens haben sie sich nicht schon wieder gestritten. Wir kehren zurück. Das ist die Hauptsache. Nur ein Jahr noch höchstens, dann ist dieser Spuk vorbei. Und ich kann wieder schalten und walten, wie ich möchte. Ohne eine lästige Haushaltshilfe, die mich aus meinem eigenen Haus vertreiben will. So glücklich habe ich Mutti lang nicht mehr gesehen. Nur für mich fühlt es sich an, als habe mir jemand den Boden unter den Füßen weggezogen. So schwer es auszuhalten war. Im Werk habe ich wenigstens noch überall Hennys Gegenwart gespürt. Jetzt habe ich gar nichts mehr. Aber das interessiert Menschen wie Oberst Nadim gar nicht. Er hat ein Herz aus Eis. Salamu alaikum. Alaikum salam, setzen Sie sich. Alaikum salam. Herr Hellberg, Fräulein Hellberg, machen wir es kurz. Wir haben soeben Informationen vom Informationsministerium bekommen. Hä? Sie haben Post, Fräulein Hellberg. Aus Israel. Aus Israel? Das muss ein Brief von meinem Bruder Kai sein. Der ist gerade mit einer Studentengruppe von da. Kai. Ist das schön für ihn? Von Kai? Aber eins ist klar. Sie können nicht weiterhin in der Fabrik 333 arbeiten, weil sie ein Sicherheitsrisiko sind für uns. Aber ich bin gezwungen, Sie leider zu entlassen. Aber der Brief ist bestimmt nicht politisch. Kann ja sein. Ich verstehe es nicht. Müssen wir aber trotzdem tun. Es steht Ihnen natürlich frei, weiterhin in Kairo mit Ihrer Familie zu leben. Aber ich brauche die Arbeit. Das ist sicher ein Missverständnis, Herr Oberst. Dieser Brief ist rein privater Natur. Meine Tochter unterhält keinerlei Korrespondenz mit Israel. Zu Ihnen, Herr Hellberg. Ihr Vertrag läuft jetzt noch bis, März nächsten Jahres, richtig? Ja. Selbstverständlich werden wir jetzt nicht vertragsbrüchig, aber wir bitten Sie um Verständnis dafür, dass wir Sie nicht mehr weiterhin in einer verantwortungsvollen Position beschäftigen können. Selbstverständlich. Das ist das Ende. Kleine Konstruktionszeichnungen, irgendwelche beratenden Tätigkeiten, schwachsinnige Gespräche. Ich bin Assistent meines ehemaligen Stellvertreters Ali Mansour. Natürlich steht es Ihnen frei, Ihrerseits das Arbeitsverhältnis zu beenden. Ja. Aber sollten Sie das tun, müssen wir natürlich auch alle weiteren Bonuszahlungen einstellen. Selbstverständlich. Assalamu alaikum. Komm, wir gehen. Alaikum salam. Wenn Kai wüsste, was er mir mit seinem Brief an Rita eingebrockt hat, wahrscheinlich würde es ihn freuen. Wie soll ich denn meine Familie ernähren? Was, wenn es wirklich stimmt, dass alle, die in Ägypten waren, nach ihrer Rückkehr mit einer 5-jährigen Berufssperre belegt werden? In der Heimat will mich niemand mehr. Bei Messerschmidt haben sie nicht einmal mehr meinen Anruf durchgestellt. Wenn ich an meinen grauenhaften letzten Arbeitstag denke. Fräulein Hellberg. Herr Professor Pilz. Ja, können Sie mal für einen Moment? Wissen Sie gar nicht, dass ich gekündigt bin? Ja, doch, doch, aber wissen Sie, Ihre Nachfolgerin kommt erst morgen und ich brauche sie jetzt zum Diktat. In Ordnung. So, dann schreiben Sie mal. Einen Moment. Haben Sie? Ja. Erklärung von Paul Görke, Hans Kleinwächter, Wolfgang Pilz. Ja. Wir verlangen von Israel Entschädigung für unser Leid, das wir bis jetzt durch kriminelle Anschläge gegen uns und durch den israelischen Geheimdienst erfahren haben. Haben Sie? Mhm. Gut. Wir verlangen weiterhin von Israel, dass es alle kriminellen Anschläge und Drohungen gegen Deutsche und ihre Familien einstellt. Haben Sie das auch? Ja. Gut. Weiter. Wir fordern die israelische Regierung auf, alle falschen Anschuldigungen, die Wissenschaftler entwickelten atomare, bakteriologische oder chemische Waffen zum Einsatz gegen Israel, zurückzunehmen. So, fertig. Und das muss so schnell wie möglich raus. Mhm. An wen? Ans Redaktionsbüro von Al-Ahram und an die Israel-Mission in Köln. Danach können Sie dann gehen, ja? Mhm. Kein nettes Wort zum Abschied. Nichts. Wenn Max nicht gewesen wäre, hätte mir niemand auf Wiedersehen gesagt. Rita. Ja, Max? Heute Abend um 8 im Hilton, ja? Ausstand. Auf meine Rechnung. Oh, ja. Die sind ja verrückt, dass die dich gehen lassen. Ja. Marietta kommt auch. Kannst auch jemand mitbringen, wenn du magst. Dann frage ich einen Freund von meinem Bruder, Johnny. Gut. Um 8? Ja, um 8. Und was genau meinen Sie damit, Herr Schwarz? Ich kann es gerne nochmal wiederholen. Ägyptens außerordentliches Bemühen, wissenschaftliche und technische Überlegenheit gegenüber Israel zu demonstrieren, ohne überhaupt noch den militärischen Vergleich zu suchen, zeigt einen Paradigmenwechsel an. Und diese neue Leitlinie erinnert an das strategische Denken im Hitler-Deutschland der letzten Phase des Zweiten Weltkriegs. Bitte, please. Entschuldigen Sie, aber ich muss mir so einen Krampf nicht länger anhören. Herr Schwarz, ich denke, Sie übersehen dabei, dass Israel in Dimona keine Textilfabrik betreibt, wie man der internationalen Gemeinschaft weismachen möchte, sondern einen Atomreaktor. Richtig. Und es gibt nicht wenige Wissenschaftler dort, die ganz entschieden gegen die staatliche Nutzung der Atomenergie protestiert haben. Sie schlagen vor, dass wir als Wissenschaftler hier eine ähnliche Haltung vertreten sollten? Ich möchte Ihnen nichts vorschreiben, Fräulein Lückenberger. Aber ein bisschen Haltung hat noch niemandem geschadet, finden Sie nicht? Obacht, gell, Freundchen? Angenommen, es ist so schrecklich, was wir hier machen, Johnny. Warum unterbindet es die Bundesrepublik dann nicht? Ja, wollt ihr das? Wollt ihr wieder einen Staat, der seine Bevölkerung unterdrückt und Gesetze erfindet, die jede Freiheit behindern? Es müssen gar keine neuen Gesetze erfunden werden. Das Grundgesetz reicht völlig aus, Artikel 26. Ach. Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker ich zu stören, den Artikel, insbesondere die Führung eines Angriffskriegs vorzubereiten, sind verfassungswidrig, sind unter Strafe. Bitte, wir bereiten doch hier keinen Angriffskrieg vor. Die Experten sind Wissenschaftler, Johnny. Sie bilden einfach nur ägyptische Ingenieure und Techniker aus. Ach komm, Rita. Ist euch doch klar, dass mit diesem Wissen Waffen für einen Angriffskrieg hergestellt so werden. Quatsch. Wenn wir es nicht machen, dann machen es die Russen. Marietta? Wollen wir? Ja, ja, bitte. Ja, bitte. Geht. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank für diesen Abend. Danke. Mein letzter Abend mit den Kollegen und nur Streit. Rita, es tut mir leid, dass ich dir den... Warum hast du den so provoziert? Ich hab den nicht provoziert. Natürlich. Max kann die Wahrheit nicht ertragen. Das ist alles. Die Wahrheit. Ja. Und du kennst die Wahrheit, oder wie? Ja, und was ist denn die Wahrheit? Wer hat die Briefbomben geschickt? Weiß ich nicht. Was ist mit Dr. Krug? Weiß ich nicht. Was ist hier überhaupt los? Weiß ich nicht. Rita, ich weiß es nicht. Noch nicht. Ich werde es rausfinden und ich wäre sehr froh, wenn du mir dabei hilfst. Was? Ich? Ja. Ich soll jetzt für dich arbeiten? Ja. Was hältst du davon, wenn du bei mir anfängst? Was? Ich könnte eine Sekretärin brauchen. Ah, eine Sekretärin. Na gut, eine Kollegin. Wir gehen den Ding gemeinsam auf den Grund. Wir schauen genau hin und stellen Zusammenhänge her. Wir. Und dann bekommen wir auch Antworten. Wir. Wir. Hier. Tja, schon am nächsten Tag habe ich bei ihm angefangen. Gut, alles klar. Dann gehen wir nochmal alles durch, ja? Mhm. ABC-Waffen, ja? Gibt es sie? Soll es sie geben? Arbeiten Experten daran mit? Oh, ich kann es immer noch nicht glauben. So, wir gehen nochmal alles durch. Ja. A, atomare Waffen. Eher nicht. Eher richtig? Nicht. Richtig? Ägypter haben nur einen einzigen Forschungsreaktor und mit dem können sie wahrscheinlich gar kein spaltbares Material herstellen. Ja. Richtig. B, biologische Waffen. Mhm. Kommt einer der Experten von der Medizin oder der Schädlingsbekämpfung? Geh bitte nochmal alle Namen durch. Oh, Dr. Eisele. Der ist aber kein Experte, der ist Werksarzt. Eisele. Ja, meine Eltern schwören auf ihn. Und behandelt er nur die Angestellten oder arbeitet er auch in der Forschung? Er hat eine Praxis in Ma'adi. Mehr weiß ich nicht. Gut, dann kommen wir weiter zu C, chemische Waffen. Ägypten setzt chemische Kampfstoffe im Jemen ein, das wissen wir. Wahrscheinlich Senfgas. Ja. Senfgas hat noch zig andere Namen. Lost, Gelbkreuzgas, Hyperit, Mustard. Sagt dir irgendeiner dieser Namen irgendwas? Oh, mein lieber Scholli, ich habe so viele Sachen bestellt. Rita? Hm? Wir müssen dich da noch einmal einschleusen. Schon wieder dieses Wir. Ich weiß auch schon wie. Du bleibst hier. Ich bin in einer Stunde wieder da. Hm. Wenn nur dieser Valentin nie davon erfährt. Israelisches Staatsarchiv. Memorandum. FMRG 4326-16. Während eines Besuches des israelischen Außenministers Shimon Peres am 2. April 1963 bittet Präsident John F. Kennedy Shimon Peres spontan ins Oval Office. Gesprächsdauer 5 Minuten. Kennedy. Was für Raketen gibt es heute in der Region? Peres? Ägypten hat 4 Arten von Raketen. Zuletzt wurden Raketen auf Torpedoboote montiert. Zusätzlich haben sie Luft-Luft-Raketen und Boden-Luft-Raketen von den Russen. Und die 4. Sorte sind Boden-Boden-Raketen. Kennedy. Die haben sie aber nicht von den Russen. Peres. Sie werden mit westdeutscher Hilfe entwickelt. Kennedy. Westdeutschland hilft ihnen? Peres. Nicht die Regierung. Deutsche Techniker und Wissenschaftler. Im Moment ist diese Rakete am zielgenauesten. Sie hat eine Reichweite von 500 Kilometern. Kennedy? Wie Sie wissen, sind die Atomsprengköpfe gefährlicher als die Raketen. Sie wissen, dass wir mit großem Interesse jeden Fingerzeig verfolgen, der auf die Entwicklung einer atomaren Bedrohung in der Region hinweist. Diese würde eine sehr gefährliche Situation schaffen. Deswegen haben wir auch Ihre atomaren Bemühungen sorgfältig im Blick. Was können Sie mir darüber sagen? Peres. Ich kann Ihnen offen mitteilen, dass wir keine atomaren Waffen in der Region einführen werden. Foto. Schwarz-Weiß. 17. April 1963. Durchs Fenster erkennt man Rita Hellberg und Johannes Schwarz. Sie sitzen in einem Zimmer des Lotushaus-Hotels und blättern in einem Stapel Fotos. Auf dem Tisch vor ihnen stehen 2 Schreibmaschinen. Rita, das ging ja schnell. Hier. Bestellungen und Wareneingang. Der 333. Von Februar 1962 bis Februar 1963. Wie bist du da rangekommen? Das Inventur macht die 333 jedes Jahr. Professor Pilz sagt, das sei seine Versicherung den Ägyptern gegenüber. Professor Pilz? Damit er nicht verantwortlich gemacht werden kann, wenn irgendwas wegkommt. Deshalb sollte ich alles abfotografieren und ihm dann die Negative bringen. Das gibt's nicht. Und danach alles schreddern. Das habe ich aber nicht gemacht. Ich wollte lieber alles behalten. Das ist meine Versicherung. Das ist gut, Rita. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Danke. Damit sind wir vorn. Ja. Das hat der Löde nicht. Wir. Johnny Schwarz und Rita Hellberg. 2 Journalisten in Kairo, die es mit dem Stern aufnehmen. Und die nächste Story gehört uns. Das ist eine Wucht. Ja. Johnny? Ja? Hast du Lust, einen Raketenstart zu sehen? Ob ich Lust habe, einen Raketenstart zu sehen? Verdammt, ja, habe ich Lust, einen Raketenstart zu sehen. Ja, wieso? Ja, morgen früh um 6. Hier vom Hotel. Du besorgst den Wagen. Und zieh dir feste Schuhe an. Das ist nur so eine Vermutung, also keine Garantie. Vielleicht haben sich die Pläne der 333 auch schon wieder geändert. Johnny, was ist das für ein Wagen? Oh, ich glaube, wir müssen von hinten an das Testgelände ran. Ungefähr da, wo ich mit Max nach Raketenteilen gesucht habe. Mir ist aber schon klar, dass wir an allen Zufahrtswegen Kontrollposten haben, oder? Ja, deswegen müssen wir querfeldein. Querfeldein? Guck dir dieses Auto an. Das packt es nicht. Ja, deswegen nehmen wir Pferde. Pferde? Nein. Doch, das Gestüt von Wolfgang Lotz ist ganz in der Nähe. Wolfgang Lotz? Ja, dann kannst du ihn gleich mal in Augenschein nehmen. Das ist der schlimmste Nazi von allen. Nette Tiere. Gibt's sie auch in klein? 2 Pferde wollen Sie? Ja. Für 3 Stunden? Genau. Ja. Etwas ruhigere Tiere wären gut. Wir wollen ein bisschen in die Wüste reiten. Jetzt gleich, wenn's geht. Ausmeister. Ganz ruhig, Paula. Ganz ruhig. Paloma, gehört sich das? Mhm. Wissen Sie, normalerweise sehe ich mir die Leute, die meine Pferde mieten, erstmal für ein paar Runden auf dem Platz an. Ja. Mhm. Aber weil Sie es sind, Fräulein Hellberg. Hm. Sehr gut. Dann los. Ruhig. Ganz ruhig. Rita, das Straße. Sie machen da unten wirklich eine Rakete für den Start. Ich glaube, ich sehe Max hinten am Beobachtungsbunker. Ah. Und Marietta. Und jede Menge Lametta. Ja. Die haben das halbe Militär da aufgefahren. Duck dich! Wenn uns jemand sieht, sind wir im Eimer. Ist schon irre, dass wir es bisher her geschafft haben. Es geht los. Oh. Johnny, Johnny, was ist das? Was passiert da? Ich weiß nicht. Alles ist gut. Ruhig. Max. Johnny, was ist da unten los? Ich kann nichts erkennen, da ist nur noch schwarzer Qualm. Was ist mit Max? Weg hier! Wir müssen weg! Rita, pack die Pferde, wir müssen weg! Max! Rita, komm! Schnell! Foto. Schwarz-Weiß. Max Fischer mit eingegipstem Arm und Verbänden um die Schulter und an der linken Hand sitzt in einem Krankenhausbett und grinst in die Kamera. Bildunterschrift: Auf dem Weg der Genesung. Mai 1963. Ich mache mal ein kleines Foto. Immer den Arm hoch, so dass man den Gips besser sieht. Ja, genau. Ja, sehr gut. So. Danke. Na, siehst besser aus, als ich befürchtet habe. Ja, geht lieber Kratzer. Unkraut vergeht nicht. Ich hab dir was mitgebracht. Datteln. Ja, ist doch deine Lieblingssorte, oder? Ja, schon. Bloß die Marietta bringt mir auch die ganze Zeit das gesunde Zeug. Flasche Whisky wäre mir lieber. Ja, nächstes Mal. Ich nehme hier einen Stuhl, ja? So, erzähl mal, was passiert ist. Ja. Eins von den Triebwerken ist explodiert gleich nach dem Start. Oh. Die Rakete kommt runter, die Trümmer fliegen umeinander. Ich bin natürlich sofort raus aus dem Bunker, um nachzuschauen. Oh je. Und dann gleich, als ich neben einem demolierten Säurebehälter stehe, kommt von der anderen Seite ein Feuerwehrmann und spritzt da Wasser rein. Wasser? Ja. In den Säurebehälter? Ja. Die Salpetersäure ist hochrauchend, verstehst? Ja. Natürlich fliegt das ganze Ding auseinander und haut mich um. Ja. Filmriss. Wie geht's dem Feuerwehrmann? Hat er den Unfall überlebt? Ach, Unfall. Wenn's denn ein Unfall war. Wie? Der Feuerwehrmann ist spurlos verschwunden und niemand konnte sagen, wer er war. Ich erinnere mich bloß an seinen Helm und seine Schutzmaske. Feuerwehrmann. Kein Gesicht, gar nichts. Max der Dattel. Während Rita Hellberg am Krankenbett von Max Fischer sitzt, der für 2 Monate ausfallen wird und damit Nassers Lieblingsprojekt einen erheblichen Schaden zufügt, brütet in Bonn der unermüdliche CDU-Abgeordnete Franz Böhm über einen neuen Entwurf für ein zweites Ausführungsgesetz zu Artikel 26 Absatz 2 des Grundgesetzes. Der Entwurf sieht ein Verbot für Deutsche vor, sich im Ausland an der Herstellung und Verbreitung von ABC-Waffen und Raketen zu beteiligen. Eine Ausnahmegenehmigung kann ausschließlich für Produktionen in NATO-Staaten erteilt werden, die friedlichen Zwecken dienen. Foto, schwarz-weiß. Walter Scheel sitzt auf einem Kamel vor der Cheops-Pyramide. Er blickt in die Kamera, als wolle er der Fotografin gerade einen Scherz zurufen. Das Kamel wird an einer Leine von einem Mann in traditioneller Kleidung geführt, dessen Gesicht abgeschnitten ist. Bildunterschrift: Der Bundesminister in Kairo, Mai 1963. Mein Foto. Es ist drin. Ja, mit den besten Grüßen aus Hamburg. Ich habe dein Exemplar persönlich in der Spiegelredaktion abgeholt. Wie, du warst in Hamburg? Ja, Nur so ein kurzer Abstecher. Ich bin heute Morgen zurückgekommen. Ja, warum hast du mir davon nichts gesagt? Guck mal, wir haben sogar die Titelstory. Deutsche Raketen für NASA. Die Titelstory im Spiegel und in der Konkret. Das ärgert beide. Johnny. Deutsche Raketen für NASA. Ja. Wo vor Jahrtausenden ein namenloses Heer von Sklaven zum Ruhm der ersten Pharaonen die Pyramiden bauten, fertigen heute knapp 500 hochbezahlte deutsche Waffenschmiede die Rüstung für den neuen Pharao der farbigen Welt. Peter? Was ist, gefällt dir mein Artikel nicht? Du erwähnst keine der Bestellungen. Ja. Aber wir waren uns doch sicher, dass das Beweise sind. Offizielle Redaktionslinie. An ABC-Kampfmitteln, Waffen der atomaren, biologischen und chemischen Kriegsführung, arbeitet hingegen kein Deutscher in Ägypten. Ja. Foto. Schwarz-Weiß. Porträtaufnahme von Hanny mit geschlossenen Augen. Ein leichter Bartschatten auf seinen Wangen. Sein Gesicht wird nur durch eine schwache Lichtquelle von links angeleuchtet. Das Zimmer liegt im tiefen Schatten. Bildunterschrift: Juni 1963. Flüssignahrung hört man, die ich jetzt schon so viele Tage am Leben hält. Hilft dir das, Henny? Tut das gut? So lange, bis du aufwachst, mein Liebster. Wie kühl. An einem Tag voll Sonne. Henny, Herr Bibi, soll ich dir von Johnny erzählen? Der hat mir einen Job gegeben, nachdem Oberst Nadim mich gefeuert hat. Aber du musst keine Sorge haben, er ist schwul. Manchmal ist er wirklich seltsam. Er will immer alles von mir wissen, aber er selbst, er erzählt mir nie was. Ich habe den ganzen Vormittag in seinem Zimmer gewartet und dann hat er mich aus Basel angerufen. Johnny! Hab ich dir das nicht erzählt? Ich bin gestern Abend hierher geflogen. Was? Erster Tag im Prozess gegen Otto Joklik und Josef Bengal. Du weißt schon, diese Erpressungsgeschichte mit der Tochter von Paul Görke. Ja, ja, ja. Ja, ich war heute Vormittag im Gericht. Schnapp dir was zu schreiben, ja? Schnell. Oh, warte. So, bin bereit. Ja? Gut, dann legen wir los. Protokollabschrift der Sitzung des Strafgerichts Basel-Stadt vom 10. bis zum 12. Juni 1963. Angeklagter 2, Joklik, schildert sein Vorleben, bla bla bla, lassen wir aus. So, jetzt aber. 1962 ging ich nach Ägypten. Ich sollte zunächst auf freiem chemischen Sektor arbeiten. Es hatte nichts mit militärischen Dingen zu tun. Erst nachher wurde mir eine Beratung für die militärische Nutzung der Atomenergie übertragen. Über das Ziel... Ich bin dran. Moment noch. Herr Kollege, wir warten. Moment noch, Entschuldigung bitte, ich habe auch gewartet, ja? Johnny? Ein Augenblick. Die Beatles haben ein neues Album. Ja, so, was ist los? Egal, jetzt bin ich wieder da, weiter. Ein Projekt bezog sich auf die Verwendung radioaktiver Elemente. Und andere auf die Anreicherung von Uran. Uran. Herr Pilz ist an mich herangetreten. Er interessierte sich um meine Arbeiten für seine Raketen. Pilzrakete. Hat Joklik das wirklich gesagt? Wortwörtlich. Unter Eid. Und es geht noch weiter. Warte, hier. Ich beschaffte auf den Reisen Materialien. Insbesondere... Aus da, Herr Kollege! Warte. Andere Menschen müssen auch telefonieren. Nein, ist okay. Reicht aber. Ist gut, alles klar. Kollege, pass auf. 3 Minuten. Ich mach noch 3 Minuten. Mal, Herr Kollege, andere Menschen müssen auch telefonieren. Vielen Dank. Hier ist die Hölle los. Die Leute prügeln sich um Telefonkabinen. So. Insbesondere radioaktives Material. Kobalt 60. Strontium 90. Sie sind in mittleren Mengen und für ungefähr $1 Million eingeführt worden. Das ursprüngliche Projekt beschränkte sich auf Granaten mit radioaktivem Material. Ja. Nachdem sich Herr Pilz für die Beförderung eines nuklearen Sprengkopfs in einer Rakete interessiert hat, wurde es darauf ausgedehnt. Und was sagt er zu dem Vorwurf, dass Sie die Tochter von Professor Görke unter Druck gesetzt haben? Wenig. Was der Sohn von Görke erzählt hat, war interessanter. Der Richter hat ihn gefragt, woran er erkannt haben will, dass sich noch weitere Israelis in der Hotelhalle aufhielten. Mhm. Und der sagt, er habe den Juden an seiner Hand erkannt. Den Juden an seiner Hand erkannt. Das sagt ein Mensch in unserem Alter. Ist das das neue Deutschland, von dem wir alle reden? Schichtwechsel, ja, Kollege. Ja, gut. Ich muss Schluss machen, Rita. Entschuldige. Bis morgen. Ja, ja, bis morgen, Tommy. Ja, bitteschön, bitteschön. Endlich. Der Sender wartet auf meinen Bericht. Die Atmosphäre im Sitzungssaal des Basler Strafgerichts ist kühl und sachlich. Aber Dutzende von ausländischen Berichterstattern bringen doch eine spürbare Welle weltpolitischer Spannung in den Raum. Am 11.06.1963 sendet Darias einen Beitrag über den Basler Prozess. Gerichtspräsident und staatlicher Ankläger versuchen offensichtlich, sich dieser Strahlung zu entziehen. Immer wieder bemühen sie sich, ins Zentrum des Verfahrens die Frage zu rücken, ob der Mann, der sich Josef Bengal nennt, und der andere, der sich als Professor Otto Joklik ausgibt, bei ihren Unterredungen mit der Tochter des deutschen Professors Görke die schweizerischen Gesetze verletzt haben oder nicht. Über diesen für das Basler Gericht einzig wichtigen Punkt, ob versuchte Nötigung vorliegt, widersprechen sich die Aussagen der Angeklagten und der Zeugen diametral. Im Lauf der Einvernahmen fegen über diesen Streitpunkt von relativ beschränkter Bedeutung, der aber für das Basler Gericht allein entscheidend sein muss, fortlaufend die hohen Brecher der internationalen Politik. Vor allem die Verteidigung der beiden Angeklagten geht eindeutig darauf aus, ein Bild der militärischen Bedrohung Israels durch Ägypten zu entwerfen, das jede Gegenmaßnahme von israelischer Seite, wenn nicht entschuldbar, so doch verständlich und begreiflich machen soll. Foto, schwarz-weiß. Porträtaufnahme von Hähni mit geschlossenen Augen. Bildunterschrift, Juni 1963. Nein, Hähni, von dem Prozess erzähle ich dir lieber nicht. Ich glaube nicht, dass dir das gefallen würde. Hähni. Aber weißt du was? Ich erzähle dir jetzt mal den neuesten Familienklatsch. Brigitte hat gekündigt. Sie ist Mutti zuvorgekommen. Alles wegen einer Kakerlake im Kartoffelsalat. Das hättest du sehen sollen. Mutti hat das Biest an einem Bein rausgezogen und vor Brigittes Augen hin und her geschwenkt. Brigitte ist dann aufgesprungen und direkt rausgerannt. Das ist doch komisch, oder? Oder? Naja, ich glaube, Mutti hat die Kakerlake eigenhändig im Salat vergraben, damit sie Brigitte los wird. Denkst du doch auch. Dein Herz schlägt schneller. Hanni? Ich spüre es doch. Hanni? Hanni? Hanni? Nurse! Nurse, please! Nurse! For Hanni, I get. Come on with me. Please. Fast. Gehen Sie nach Hause, Rita. Das bedeutet nichts. Rita, bitte. Gehen Sie nach Hause. Ich hab's gespürt, Hanni. Als ich gelacht habe, hat dein Herz schneller geschlagen. Die Schwester kann lange sagen, dass es nichts bedeutet. Ich glaube ihr nicht. Dein Herz wird wach, Liebster. Bald bist du wieder bei mir. Hanni! Hanni! Hanni! Hanni! Salam, Frau Halberg. Ana handi mukalme la hadrik. La wassal halak. Shukran. Rita? Ja? Rita, bist du das? Johnny. Wo verdammt bist du denn? Das ist Was dringend. Was gibt's denn? Die haben heute das Urteil gesprochen. Das fiel vollkommen milde aus, wie zu erwarten war. Aber was dann noch so auf den Tisch kam, das war der Knaller. Pass auf, der Richter hat aus dem Brief von Pilz an Fabrikdirektor Asap zitiert. Ja. Pilz hat da drin Material für 900 Raketen bestellt. Und der Richter zitiert weiterhin Franz Josef Strauß, der zugibt, dass deutsche Wissenschaftler an militärischen Ich rufe dich später zurück, ja? Ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss ins Krankenhaus. Was? Warum denn? Hanny wacht auf. Ich glaube das zumindest. Und gleich kommt Kulthum im Radio. Sie singt einmal Hayati für Nasser. Das will ich ihm unbedingt vorspielen. Weißt du, vielleicht erinnert er sich an unseren Ausflug mit der Feluke. Ich pack dein Kofferradio ein. Was? Nein, bis später. Nein, warte mal, Rita, das Radio, das... Wo ist das Radio? Im Schrank? Wo ist es denn? Hat das versteckt? Vor dem Zimmerservice? Das war doch gestern noch hier. Ah, im Schrank, tatsächlich. Ist das schwer? Ganz schön schwer, das Ding. Ja? Salam, Frau Hallberg. Andi Mukalma Tanje. Awassal Halak. Shukran. Johnny, ich kann jetzt nicht, bitte. Ich bring dir das Radio heute Abend zurück, ja? Dann kannst du mir auch weiter diktieren. Hier ist Sonja. Sonja? Was ist los? Hanny ist tot. Der Arzt hat angerufen. Er ist vor einer halben Stunde gestorben. Foto, schwarz-weiß. Ein Radio der Marke Grundig Universal Boy liegt auf dem Tisch in Johnnys Hotelzimmer. Die Chromverkleidung ist abgenommen. Die Lautsprechermembran fehlt. Neben dem Radio liegt ein Gerät von der Größe einer Zigarettenschachtel in einem Lederetui. Das Leder hat Löcher für einen Lautsprecher und weiter oben eine Aussparung für eine Art Sendersuchlauf unter Glas. An der Seite steckt ein weißes Kabel mit Ohrstöpseln. Wer bist du, Johnny Schwarz? Ein kleineres quadratisches Lederetui liegt daneben. Darauf ein Gerät, das wie ein kleines Mikrofon aussieht. Bildunterschrift: Johnny, Juni 1963. Wer bist du? Wer bist du? Für wen spionierst du, Johnny Schwarz? Am 15. Juni 1963 tritt der israelische Premierminister David Ben-Gurion zurück. Über die Gründe dafür wird heftig diskutiert. Seine deutschlandfreundliche Politik habe am Ende keine Mehrheit mehr gehabt, sagen die einen. Er sei der ständigen Querelen mit der Opposition einfach müde gewesen, sagen die anderen. Die kritischen Stimmen zu der von ihm angeordneten Einstellung israelischer Geheimdienstoperationen gegen die deutschen Raketenwissenschaftler wollten nicht verstummen. Der neue Premierminister Levi Eschkol erklärt am 16. August 1963: Wer den Feinden Israels hilft, ihren Plan zur Vernichtung unseres Staates zu verwirklichen, macht sich der Teilnahme an einem Verbrechen schuldig. Wenn aber Söhne des deutschen Volkes, auf dem die Verantwortung für den Mord von 6 Millionen Juden lastet, dies tun, dann ist dieses Verbrechen noch unendlich größer und wiegt unendlich schwerer. Die Experten. Hörspielserie in 5 Folgen nach dem Roman von Merle Kröger. Folge 4: ABC-Waffen. Es spielten Lisa Hirdina, Bernhard Schütz, Aram Tafreshian, Ruby Lorenz, Dimitri Schad, Amina Meray, Fabian Hinrichs, Timo Weißschnur, Golo Euler, Omar El-Saedi, Valerie Ceplanova, Imad Madenli, Alexander Ebert, Thomas Frenzel, Mira Patike, Jackie Schwarz, Samir Fuchs, Hildegard Schmal, Karim Shamlali, Inam Albatat, Abir Ali und Iskander Abdallah. Musik: Philipp Timm,